Hallo Bias! Sali, Knolli. Jo, wir haben wieder eine Woche ausgelassen. Seit der Oscar, ist gut gesehen. Das nächste ist der Scharlach vom Oscar. Das sind immer die gleichen. Ja, sind ein bisschen gummig. Ja, was soll's. Ja gut, trotzdem noch schnell, vielleicht wegen letzter Woche Rango können wir vielleicht trotzdem noch schnell besprechen. Das ist schon so lange her. Ja. Und dann noch die Neustarts vom letzten Donnerstag. Unknown mit Liam Neeson. Judy hui. Und? Die Adjustment Bureau mit dem Matt Damon. DVD News. Was haben wir geschaut? Also in letzter Zeit. Going the Distance, Drew Barrymore und Justin Long. What's your favorite food? Tortellini. How would you like to die? Eating too much tortellini. Okay, what's the meanest lie you ever told someone to get them out first thing in the morning? I had to meet my wife for breakfast. A little wing sauce. Where? Kind of in this general area. Hier in einer romantischen Komödie um eine Fernbeziehung. Yeah! Ja, wo man sich halt nur zweimal im Jahr sieht. Und was denn das so für Probleme mit sich bringt. Und, und so. Und du tust begeistert? Doch, das war mega herzig. Ja. Ja, das ist wieder mal so. Justin Long ist wieder mal der charmante Loser mit seinen dummen WG-Kollegen, wie man sich das vorstellt. Und so ein bisschen so, she's out of your league. Genau, und Drew Barrymore schön. Halt das Pixie Dream Girl. Und doch, bist du da ordentlich erfüllt worden? Und Christina Applegate ist recht lustig. Die habe ich schon in Anchorman recht lustig gefunden. Und jetzt hier auch wieder als Schwester von der Drew Barrymore. Doch, also von der romantischen Komödie, die am Laufmeter produziert werden, eine von den besseren. 4 Sternchen. Sehr schön. Ich habe Dead Silence geschaut, etwas Unheimliches. Oh nein. Ist das so mit so Klibi und Caroline? Genau, ja. Im entferntesten Sinn, ja. Es geht um Puppen. Dass man nicht um Sockenpuppen nennen, aber wie nein, sondern um wirklich Puppen. Um so Bauchrednerpuppen. Eben, Caroline, ja. Caroline, ja. Einfach ein bisschen mehr Holz dort. Holz, ne? Ja. Nicht flauschig. Nein, nicht flauschiges. Und das und der Thurgauer Akzent ist da. Auch nicht um. Nein, das fehlt. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ich habe das so gerne gewünscht. Das wäre wirklich Horror gewesen, oder? Nein, das wäre eine Aufheiterung, wäre das super gewesen. Aber der Film ist gemacht worden von James Wan und der kennt jetzt einfach wieder mal gar nichts. Der hat Saw, der erste Saw inszeniert, die Idee ist von ihm und von Leif Whannell. Und eben, er kennt wieder gar nichts. There's an old ghost story around here about a woman named Mary Shaw. The ventriloquist who lost her voice. Back when I was a boy, a little boy went missing. There was only ever one suspect, Mary Shaw. She was murdered. The men cut out her tongue. And this town has been plagued by death ever since. Film geht knapp 90 Minuten und ist 90 Minuten lang eigentlich spannig und vor allem atmosphärisch durchs Band. Erinnert sich so ein bisschen an die alten Filme, so übertriebenes Dekor mit viel Nebel und... Ja. Also so richtig gruselig. Genau, es ist gruselig und hat auch seine Gewaltspitze. Es läuft kurz... Am Anfang. Ja, am Anfang und dann auch gegen den Schluss. Aber irgendwie, es dominiert nie die brutale Szene, sondern es ist... Alles schön einbettet in das, das atmosphärische Ding. Abzug muss ich da geben für den lieben Donnie Wahlberg, wo deine, genau. also die Rolle ist jenseits von gut und böse gewesen. Und am Schluss habe ich jetzt überraschend gefunden. Eigentlich ist ja, hätte man nicht drauf kommen. Den Kopf mir so lange gesagt, nein, also klar. Ja. Man fragt sich halt nicht die ganze Zeit, eben wenn man so von der Atmosphäre... Genau, ja. Gefesselt ist. Genau, man wartet eigentlich nur, bis man wieder verschreckt und dann passiert es wieder und dann denkst du wieder nicht so Sachen. Und das war ein mega Kritikerflop gewesen, gell? Und sonst Flop. Und also gilt das absolute Hafenkäse. Verstehe ich zu wenig. Vielleicht sind einfach die Erwartungen anders gewesen, wenn der Wanz mit seinem brutalen Schocker so ankommt und jetzt eher einer auf Atmosphäre ist. Ja, und guter Wahlberg, der ist wirklich... Ja, der ist für die Füchs. Nein. Wahlberg kann man nicht brauchen, aber sonst ein brauchbares Horror-Movie mit deftigen Schocksequenzen. Man verschreckt schon ein paar Mal, geht ein paar Mal vom Stühli. Erinnert mich ein bisschen an Shelter, hä? Ja, nein. Doch. Nein. Shelter war nie wirklich so atmosphärisch. Doch. Das mit, Shelter ist noch so ein Tipp von mir. Also Shelter mit Julian Moore und Rhys Meyers. Das, irgendwie, die Nachforschungen, die Julian Moore gemacht hat, das hast immer wieder so eine Ruhepause gehabt. Shelter geht auch länger, geht über eine halbe Stunde länger als der Dead Silence. Und die tut dann Nachforschungen anstellen, geht Sachen untersuchen, geht Leute befragen. Und Dead Silence ist wirklich fadengrad. Er läuft das Zeug an, geht in das gruselige alte Theater rein, verschrickt. Und in dem Film gibt es eigentlich nur düstere Locations, das heißt, etwas wie Tageslicht siehst du eigentlich nicht. Und darum zieht sich die Atmosphäre einfach durch. Da weiss man, dass es übernatürlich, ein übernatürlicher Horrorfilm ist. Bei Shelter, er versucht es noch so ein bisschen mit Realität und verboxt dann mit seinem Ende. Nein, Shelter, da sind wir eh nicht gleicher Meinung. Also Dead Silence und Shelter, finde ich, wäre ein gutes Double Feature für einen. Schöne Gruselabig. Würde ich jetzt weniger. Also ich würde Shelter weglassen. Dann, dann hast du aber, bleibt aber nicht viel. Ja, so. Noch 90 Minuten, oder? Ja. Yeah. Das ist gut. Da kannst du noch Inception nachschauen und dann bist du gerettet. Oder Due Date. Wenn wir da bei einem anderen dann, Thema sind. Ja, einen kurzen Film. Ja. Yeah. We need to make a brief pit stop in Birmingham. Actually, our next scheduled stop is Shreveport. That's where we rest for the night. It's only 10 minutes away. It'll take 2 seconds. Let's just see if we can make it there. Why do you make a pit stop in Birmingham, Alabama? We got to make time. Because I left my glaucoma medication on the plane. Wait. Your what? You mean your weed? It's medical marijuana, Peter. No, it's weed. Why do you have to make everything so dark? It's not dark. It's weed. And I'm saying I really don't want to stop and buy drugs. Is that okay? You know what? I didn't want to play this card, certainly not this early, but guess what? Guess who's got the Subaru Impreza? Me. Guess who's got all the money? Me. Guess who's got a winning personality? Me. What do you have? You have a nice hairline, fine. You have a strong jaw, fine. But I gotta tell you something, mister. Your personality needs some work. My God. Robert Downey Jr. Seine Frau ist schwanger in dem Film und kriegt bald ein Baby. Und was passiert, wenn man schwanger ist? Und er wird natürlich rechtzeitig dort sein, oder? Es soll einen Kaiserschnitt geben und das Datum ist abgemacht und er wird dort hin. Dann wird er aber durch blöde Umstände vom Flug geschmissen und muss dann da seinen Weg, also... Von Atlanta nach L.A., ja. Irgendwie weit, muss er machen. Sein Portemonnaie fehlt, das heisst, er kann auch kein Auto mieten und das heisst, er muss dann mit dem lustig coolen Zach Galifianakis... Es ist unglaublich, dass du den Namen aussprechen kannst, weil ich verhaspel mich da jedes Mal. Wo auch in dem Flug war und rausgeschmissen wurde, dann tut er sich halt mit dem zusammen, um den Roadtrip zu machen in dem Auto. Genau, ja. Jo, Nachfolger vom Hangover. Todd Phillips. Das zweite Roadmovie gemacht, Roadtrip hat er schon einen gehabt. Ja, und eben der Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Und jetzt, das ist durchaus ein bisschen weniger lustig als der Hangover. Also man kann nicht Hangover 2 erwarten. Das ist... Nein, das wirklich nicht. Der Film ist eigentlich primär ein Roadmovie mit humoristischen Einlagen, genau. Nicht eine reine Komödie. Ja, also es wird sogar recht dramatisch und ein bisschen Freundschaft und so, eben wieder so ein bisschen Judd Apatow-mässig, noch ein bisschen Herz reinbracht und so. Und das lebt jetzt aber vom Zusammenspiel von diesen zwei Gewackelis. Robert Downey Jr. als verbissene Ernste und der naive Zach Galifianakis mit dem Bartli. Ja, so ein bisschen der Ernste und ein bisschen der Durchknallte, oder? Und so unter der... Nervensage, und das hat ja schon funktioniert früher. Midnight Run finde ich immer noch ein gutes Beispiel. Obwohl natürlich der mehr auf die Action-Schiene gegangen ist, aber ja, es hat wirklich so ein bisschen die richtige Body-Movie, Road-Movie. Und ich habe jetzt den auch lustig gefunden. Ich habe jetzt den noch glatt gefunden. Es hat so ein paar Sachen, wo man muss sagen, yo, ja, gut. Da noch nie irgendein Hund, ja, meinst du? Genau. Ja, ja. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, aber das haben wir halt schon beim She's Out of My League-Hunde-Szene gehabt. Das ist dann, das ist auch gar nicht irgendwie konstant mit dem Humor vom Rest vom Film. Nein, also, überhaupt nicht, nein. Sonst ist es eigentlich... Schlägt aus eigentlich die Szene und dann ist wieder normal. Ja, also... Aber ja, noch, gell, wenn jetzt das halt ein paar lustig finden. Soll es ist. Du, lernst leben. Der Jamie Foxx hat auch noch einen lustigen Auftritt. Darf Kaffee machen. Und auch dort bei der mexikanischen Grenze ist witzig. Und, der Juliet Lewis als Drogenjunkie. Ja, nein, Kaufen. Doch. Kann man schauen. Kann man schauen, 4 Sterne. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zum Streitfilm von der DVD. Public Enemies, directed by Michael Mann. Super. Starring Johnny Depp. Johnny Depp, Christian Bale und Marion Cotillard. Ja, das ist eine Geschichte von Dillinger, wo Banken überfallen und er wird dann vom FBI-Typ von Christian Bale gejagt. Dann also das FBI entsteht gerade erst. Genau, es entsteht dann gerade erst und spielt so in den 30er Jahren. Der Dillinger darf sich dann auch in die hübsche Marion Cotillard verlieben und ja, das ist ja... Tommy Guns! Ja, es wird ballert und ja, schön. Der Man Connection inszeniert. Das, ja, ich meine, Heat, da die Schlacht da, zumindest der Stadt nach dem Banküberfall, ist legendär und super. Für mich hat er es bei Public Enemy ein bisschen fest mit der Wackelkamera gespielt. Den ganzen Film hat er in HD gedreht. Das ist eben das Coole. Nein, das ist eben schade. Das ist eben das Coole, weil die üppigen 30er Jahre, das kennen wir, oder? Das stilisierte Zeug. Aber wie wäre es, wenn wirklich in den 30er Jahren jemand mit der Kamera dort hingegangen wäre und das dreckig gefilmt hat? Was ist da dreckig? Das Bild... Public Enemy. Nein, es ist nicht dreckig. Es ist super. Es ist richtig super. Es ist digital, ja. Es ist ein super... Ohne künstliches Licht. Es ist ein super HD-Bild und es ist einfach schade. Irgendwie die Authentizität geht bei mir verloren. Wenn man Film mit Miami Vice oder auch Collateral, wo die heutige Zeit spielt, in HD zu drehen, sehe ich ein. Aber wieso er im 30er-Jahr-Film die HD-Kamera muss führen, check ich nicht. Das macht sie eben gerade speziell und interessant. Ja, aber die Authentizität geht da völlig verloren. Hast du jetzt den Road to Perdition Look wieder erwartet, den wir schon 100 Mal gesehen haben? Oder Miller's Crossing? Ja, finde ich passt jetzt eher. Ist das jetzt etwas anderes? Es ist etwas anderes und er scheitert einfach, weil es einfach nicht passt. Er scheitert nicht. Mal, er scheitert. Doch, es ist ganz spezielle Optik. Ich wollte mich jetzt aber auch nicht nur vom Optischen auslassen, sondern auch rein von der Story her. Es ist eigentlich eine ähnliche Geschichte, wie er schon Heat erzählt hat. Er zeigt beide Seiten, Gesetz und Verbrechen, und lässt ihn in regelmäßigen Abständen aufeinander prallen. Und er darf natürlich auch als Frauenli mitmischen, wie auch bei Heat, wie auch bei Public Enemies jetzt da war. Und das Problem jetzt einfach bei Public Enemies, meiner Meinung, du wirst mir sofort widersprechen, ist eigentlich, die Figuren sind einem scheißegal. Der Christian Bale spielt... Also die Liebesgeschichte ist doch super, das ist doch das Herz von diesem Film. Überhaupt die nicht. Die funktioniert einfach super. Der Johnny Depp spricht Marion Cotillard. Cotillard ist so charmant. Ist Liebe, aber der Depp kommt zu Cotillard und sagt, du gefällst mir, du bist jetzt meine Freundin. Ja, er ist auch der Johnny Depp. Oder? Ja, also er ist auch der Dillinger. Du hast ja wie ein Rockstar gesehen, eigentlich. Also eine Art Robin Hood. Ja, aber irgendwie als Mensch habe ich den irgendwie nicht gesehen. Es ist für mich eigentlich der völlig oberflächliche Popstar. Wenn wir gerade bei Oberfläche sind und Christian Bale seine Rolle, der hat irgendwie auch keine Backstory. Das ist, der Hund, das ist einfach der FBI-Agent und jagt dem Typ einfach hinterher. Du hast nichts irgendwie... hat jetzt, weiß auch nicht, schwere Kinder gehabt oder weiß doch auch nicht. Und der Film dauert trotzdem 2,5 Stunden. Ich meine, Heat geht vielleicht noch 20 Minuten länger. Ja, das und das ist viel intensiver. Und Atmosphäre noch. Heat hat auch Action gehabt und Atmosphäre, aber die habe ich jetzt da irgendwie nie gesehen, weil eben Atmosphäre kommt natürlich wegen der Optik, wegen der wirklich völlig schräge Optik. Soundtrack? Der muss da lassen, der ist gelungen. Den kannst du mir noch loben. Ja, der lässt. Als Sounddesign, also eben, das kommt halt mit der HD, wo du sagst, dass auch die Schiessereien und so, die tönen wirklich realistisch. Ja. Ohrenbetäubende Maschinengewehr mit Hall und nicht da irgendwelche Subwoofer-verstärkte Dinge, genau, die wir sonst kennen. Mhm. Das ist super. Ja. Und dort auch dort im Wald, die Szene, wie dort das Licht nur durchs Mündungsfeuer eigentlich zu sehen ist. Und Ja, das ist schön gemacht. Das ist super. Das ist schön gemacht, aber zwischendrin lahmt er immer ein bisschen. Und dann kommt er mal in den Knast, dann ist er mal frei, dann kommt er wieder in den Knast, dann kommt er wieder frei. Und er hält sich recht viel mit Nebenfiguren auf, die eigentlich, wenn sie sterben, eigentlich, ja, dazu ist er, ja, nur jetzt ist halt der auch weg, oder? Ich meine, der Dylan hat viele Gefährten gehabt, ich weiß nicht, wie viele das gewesen sind, irgendwie 8. Und danach stirbt wieder mal einer, wie das irgendwie zelebriert, wie der verschossen wird. Und irgendwie so, ja. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Also, ich weiß, der war mit Diligent, zum Beispiel mit Stephen Dorff. Jetzt ist er tot, ja, gut. Also, ja. Ich hätte es halt lieber gehabt, wenn er sich wirklich mal ein bisschen beschränkt hat auf die Figuren. Ich meine, bei Heat, ich bin den Vergleich so gern. Da hast du eigentlich den Pacino gehabt, den Niro und den Val Kilmer, einfach noch als Kill von Robert De Niro. Und das Ding hat funktioniert. Du hast verschiedene Nebenfiguren gehabt, Natalie Portman, Diana, Venora. Ja. Aber irgendwie hat er sich wirklich auf das grosse Duell beschränkt. Und das macht Public Enemies halt nicht. Er lahmt zwischendrin einfach mir zu fest. Also irgendwie der Drive ist irgendwie nicht da. Nichts treibt die Story voran. Ja, Spannung ist nicht gross da. Nein, das wirklich nicht. Aber interessant ist trotzdem immer. Nein. 5 Sterne Public Enemies. 2 Sterne Public Enemies. Ich bin froh gewesen, wie der Film rum war. Ja. Hast du nicht gerade gedacht, oh, jetzt nochmal? Nein. Ja, mal jetzt. Inception. News gibt's. Yippie! Nein, traurige News. Traurige News. Steven Soderbergh. Genau, der ist so von Traffic, Ocean's 11, der beide G-Teil, Solaris und weiss nicht was alles. Out of sight. Er will nicht mehr. Jo. Ja, er hat gesagt, er macht zwei Filme. Das erste ist ein CIA-Thriller mit dem Matt Damon. Ich glaube, das sind die beiden Kollegen, der andere ist mit dem Clooney, oder? Genau. Ja. Und dann sagt er, ist gut, mich schießt es an, ich wollte lieber motivierteren Leuten die Chance geben. Ja. Du, das ist natürlich völlig richtig. Ich meine, er hat irgendwie gesagt, ja, wenn es mich am Morgen anschießt, um irgendwie einen Van zu gehen, um Locations zu suchen, dann bin ich da nicht richtig. Und das stimmt ja. Also, ich meine, andere würden das liebend gerne machen. Das ist so, ja. Finde ich nicht dazu. Die letzten Filme von Soderbergh, ich spreche jetzt bei den J-Filmen, sind sowieso nicht mehr so auf der Höhe gewesen. Ja, der hat ja, glaube ich, noch die Girlfriend Experience gemacht. The Informant habe ich aber super gefunden. Nein, den habe ich jetzt irgendwie auch das ist zu lahm gefunden. Nein, ja. Also das ist der Schrift. Mal. Der quetscht viel Informationen in 2 Stunden. Aber Traffic? Traffic ist unbestritten, da sind wir uns einig. Da sind wir uns mal einig. Ich meine, der Traffic ist das, was Crash gerne wäre. Also wir verlieren die Grösse. Vielleicht kommen ein paar neue dazu, dank dem. We'll see. Ja. Dann der Colin Firth, Oscar-Gönner. Genau, für die Rolle. Für den King's Speech hat jetzt eine neue Rolle können an Land ziehen. Und zwar wird er im Hollywood-Debüt vom Oldboy-Regisseur wird er mitspielen. Der Film heisst Stoker. Jetzt können wir natürlich spekulieren, ist das ein Vampir? Bierfilm vielleicht, weil Bram Stoker hat ja durchgängig Dracula. In Stoker geht es um ein junges Mädchen gespielt von der Alice, von der Mia Wasikowska. Genau, so irgendetwas, wo ihren Vater verliert und aus dem Grund kommt dann der Onkel, kommt dann sie und ihre Mutter besuchen. Die Mutter ist auch schon besetzt, Nicole Kidman. Und der Onkel ist irgendwie komisch drauf. Also, ja, man weiß nicht echt, was los ist. Vielleicht ist er ja ein Vampir, man weiß nicht. Das Drehbuch ist geschrieben worden von Wentworth Miller. Das ist der Michael Scofield aus Prison Break. Das wirst du wahrscheinlich nicht wissen, wer das Nein, ist. Nein, doch, ich weiß, dass der auch in Resident Evil mitgemacht hat. Gut, ja. Das hast du im Podcast erwähnt, aber sonst kenne ich ihn nicht. Gut, also. Der Colin Firth wird den Onkel spielen. Und eben das Ganze wird inszeniert vom Oldboy-Macher, der zuletzt Thirst gemacht hat. Auch ein Vampirstreifen, ein super Vampirstreifen, kann ich dir nur empfehlen. Und, ja. Dann wird das also der Stalker eine romantische Komödie. Das ist nicht richtig. Ja, ich glaube es nicht. Es wird von Blut dazu und her gehen. Auch Oldboy hat nicht wirklich mit Gewalt gespart. Daredevil geht weiter. Ja, Reboot! Juhu! Ja! Yeah. man weiß nicht recht, ob es ein Reboot wird. Man weiß es nicht. Was holen sie den Affleck nochmal für? Nein. Nein, glaube ich einfach kaum. Der Regisseur ist bekannt, gell? Genau, sie haben anscheinend einen Regisseur. Sie David Slade! Genau, sie haben ihn angefragt, den Regisseur von Hard Candy, 30 Days of Night und Twilight. Ja, toll! Welcher Twilight eigentlich? Der letzte, der Eclipse, hat er gemacht. Ja, der ist blutarm. Ja, Vampir, wenn man sie tot hält, werden sie zu Kristall. Das ist super. Daredevil, ja. Übrigens, super Film. Da werden wir uns jetzt viele Feinde machen da aus. Ich finde es auch ein super Film, aber nur im Director's Cut, wenn ich mal so sagen darf. Director's Cut ist super, geht über 2 Stunden und mehr Story, weniger, also Action kommt nicht groß dazu. Mehr Jon Favreau, genau. Und Coolio. Genau, der Coolio mit seinem ja, Nebenhandlungsstrang und vor allem auch ein bisschen brutal, der Colin darf Jennifer noch ein bisschen mehr quälen. Ja, ist eh super. Ja, ist geil. Aber und, eben, aber ja, der sind Film, wir die Einzigen. Der Film ist ja nicht gut angekommen. Und jetzt, Fox hat noch das Recht zum Daredevil und zu der Fantastic Four, wo beide ursprünglich von Marvel kommen. Die haben die Recht gekauft. X-Men ja auch, ist ja auch noch genau, der Fox. Genau, X-Men auch. Wenn sie irgendwie das Projekt nicht am Laufen hätten, würden die Recht zurück zu Marvel gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist, ob das wirklich jetzt etwas geht oder ob sie einfach nur die Marvel Studios noch ein bisschen wollen, ja, die lange Nase zeigen, so Ellenbadge, wir machen eigentlich gar nichts. Ich weiß es nicht. Aber ich hätte jetzt nichts dagegen gegen einen Daredevil von David Slade. Ja gut, mit diesen Comic-Superhelden, ich habe einfach Angst, dass es jetzt einfach dann wirklich vorbei ist. Ja. Also dass wirklich die Überreizung jetzt, denn, also gerade das Jahr haben wir ja... Ich habe Angst, beim Thor können sie kippen. Ja. Beim Thor habe ich wirklich das Gefühl, dass da der erste Flop könnte kommen. Über funktioniert, allein manchmal nicht besonders. Ich bin sehr beim Green Lantern skeptisch. Ja gut, das ist... ja, der könnte übel floppen, ja. Gut, kommen wir zu den Kino-Reviews. Ich meine, der wichtigste Film, würde ich sagen, zuerst Justin Bieber. Ja. Never say never. Was ist das? Ein Konzertfilm oder ein Behind the Scenes? Oder es ist so ein Mischding. Es ist eine Biografie zum einen. Zum einen zeigt er auch Vorbereitungen zum Konzert und zeigt er wieder Konzertaufnahmen in 3D gedreht. Und das mischt er wild durcheinander. Also mal kommt man das, mal kommt das, mal kommt das. Und den Überblick kann man auch nicht verlieren, weil das Ganze ist eigentlich so oberflächlich und hohl. Das ist ein Film für die Fans. Also da, ja, wenn ich die Böses würde tun, dann würde ich jetzt sagen, Marco, geh rein! Aber ich bin ja nicht so, oder? Ich bin ja die sehr wohlgesinnt. Ist aber noch gut angekommen bei den Kritikern? Also ist dann auch objektiv gesehen, wenn wir jetzt das nicht einfach gut gemachten Film wenigstens, oder? Er ist gut gemacht, ja, er ist gut gemacht, aber... Es ist wirklich ein Film für die Fans und für das kannst du eigentlich sagen, ja, also die Fans werden zufrieden sein mit dem Film, werden nichts zu Motz haben, es wird das Bild vermittelt vom perfekten Bub, der geschworen hat, ja, ich tue dann erst nach der Heiratsex haben und wir tun auch von jedem Konzert zusammen beten und meine Eltern sind zwar getrennt, aber wir haben es trotzdem gut miteinander und so, alles ist ein Smiley in dem Film, alle haben ein Grinsen drauf. Ja, das Ganze ist eigentlich recht kantenlos, also niemand eckt es an, inzwischen glaubt man es irgendwie etwas, also durch die Fassade können durchsehen, zum Beispiel wenn er seiner Gesangstrainerin Mom zum Beispiel sagt, wieso? Also sagt er seine Mami nicht Mom? Also so habe ich jetzt nie irgendwie vernommen, dass er das jetzt so seiner Mutter sagt. Da ahnt man so Sachen zwischendrin, aber danach, gerade in der nächsten Szene, siehst du Mami und Papi, die eigentlich getrennt sind, aber jetzt bei diesem Konzert umarmen sie sich und der Mann und der Vater hat Tränen in den Augen. Das Geld scheffeln. Ja, der, weißt, der Vater hat Tränen in den Augen und sagt, ja, er singt so schön. Also, ja, wahrscheinlich. Ja, singt er schön? Also, Stimme hat er. Stimme hat er. Du wirst das Live-Musik taxieren, ohne Zweifel. Also, Talent hat der Bub. Da wollte ich nichts absprechen. Talent hat er wirklich. Und sein Aufstieg ist auch, es wird so vermittelt, dass es ein Bubi einfach war. Er hat einfach ein YouTube-Video online gestellt und dann hat das irgendjemand gesehen. Und dann ist irgendwie der Ascher neues Spiel gekommen und dann ist das immer mehr gestiegen und gestiegen und gestiegen. In dem Film hast du auch so 5 Minuten lange Szenen, wo es einfach Fans befragen. So, ja, wie findest du den Justin? Und alle, oh, I love you, I wanna marry him, ja! Irgendwann so, ja, nach der 10. Frau, die das Gleiche sagt, so, ja gut, wir haben es begriffen, wann kommt da mal etwas Interessantes? Es kommt nicht viel Interessantes. Du siehst einfach den Buben in also seine alte Nachbarschaft rumgumpen und dann nachher die Leute hinzuwinken. So, hallo, das ist der Justin von früher noch. Und schau, ist jetzt im Madison Square Garden. Das ist. Ja, Zuckerguss en masse. Nur für Fans. Aber ich denke, jemand anders geht das ja gar nicht schauen. Ja, richtig. Und dann kann man ja von einem erfolgreichen Projekt reden. Das ist so. Ich finde es übrigens komisch, dass der Film in der Schweiz startet, weil Justin Bieber, die erfolgreichste Chartplatzierung, die der Typ je hatte, war Platz 11 für das Album. Und sonst sind seine Singles und die anderen Alben so um Chartplatz, Höchstplatzierung 60, 70 und 80 gewesen. Also da verstehe ich nicht genau, wieso der Film jetzt da bei uns ins Kino kommt. Ja, ja, aber du, 485 Millionen Mal ist sein Video zu Baby auf YouTube angeklickt worden, ist damit der erfolgreichste Clip auf YouTube aller Zeiten. Und ja, wahrscheinlich haben sie irgendwo mal geschaut, so, ja, wo wird das angeklickt? Ah, in der Schweiz, gut, dann gehen wir filmen dort auch. Ciao. Ciao. Gut, dann kommen wir zu einem Animationsfilm um ein Chamäleon in der Wüste. Rango. Who exactly are you? Name's Rango. What is this? That there's Rango. Can't afraid of none of you. Is that right? Care about that for you. All better. You see them, Mr. Rango? People have to believe in something. Pick it up. Your destiny awaits. You are going to save us, aren't you? Count on it, little sister. Sheriff, we got a problem. This is my town. They done taken everything we got. So you want something to believe in? Believe in that there sign. For as long as it hangs there, we got hope. Whatever you do, do not look down. Whoa! Whoa! Ow! All right, now listen. I want to give you fellas one last chance to reconsider. Make your move. Ja, das ist ein Animationsfilm von Gore Verbinski, Regisseur von The Ring, The Mexican und The Pirates of the Caribbean Trilogie natürlich. Mhm. Und Mäusejagd noch. Genau, das ist super. Ja, das ist wirklich super. Hat sich jetzt hier zur Animation nochmal gewendet. Nochmal, das erste Mal muss man sagen. Und rausgekommen ist die Geschichte von einem Chamäleon, der in einem Terrarium im Auto durch die Wüste fährt und dann gibt es einen Crash und er wird befreit aus seinem Terrarium und muss dann da durch die Wüste laufen, bis er in eine Stadt kommt, so eine Western-Stadt, die heisst Dirt und dort gibt es Wassermangel und alle sind am Verdursten und da der die Echse guter Schauspieler ist, sagt er dann, er sei da jetzt er sei da ein Held, der schon, weiss nicht, die Gangster umgebracht hat. Und wird dann natürlich zum Sheriff gewählt, wir kennen es alle. Und dann muss er aber natürlich das Problem mit dem Wasser lösen. Genau, ja. Das ist gesprochen von Johnny Depp als Rango. Isla Fisher ist auch dabei, aus Hot Rod. Dann Abigail Breslin aus Little Miss Sunshine und ein Haufen andere. Ein Haufen andere, der Bill Nye zum Beispiel. Als gemeine Schlange. Ja, und der Alfred Molina als überfahrenes Gürteltier. Der fährt ihn gerade an. Ja. Also, das ist ein Film von ILM. Also Nickelodeon hat ihn produziert. Mhm. ILM sind dahinter und das ist jetzt der bestaussehendste Computeranimationsfilm, der je gelaufen ist. Boah, das ist mal eine Aussage, du. Das, das muss man, kann man als erstes mal... Das willst du so stahl im Raum. Stolo, genau. Oh, gut, ja. Da weiss ich jetzt nicht, ob ich die dabei pflichte. Also da haben wir keine die blöden Plastikköpfe, die wir 100-mal gesehen haben in jeder Dreamworks. Ich meine, Monsters vs. Aliens, Cloudy with a Chance of Meatball, die Menschen, das sieht alles gleich aus. Das ist so... Eben sind ja keine Menschen in dem Film. Ja, drin. Aber das ist so cartoony und da hast du den Realismus und dann surreal, das ist fast ein bisschen... Es sind hässliche Figuren. Das ist richtig hässlich, aber eben alle Oberflächen sind wahnsinnig animiert, Haar und Hauttexturen und alles. Ja. Und doch, also das ist jetzt... Also detailmäßig ist er wirklich super. Aber man muss auch wirklich von Anfang an sagen, Rango ist kein Kinderfilm. Nein. Rango ist ein Western. Ein Western in seiner reinsten Form. Ein Italo-Western mit Eidechsen und Chamäleon und Schlangen und was noch alles, was da kreucht und fleucht. Wenn wir noch sonst über den Inhalt sagen oder wenn wir gerade zum Kritischen über... Also anfangen, du jetzt eben gerade, du sagst kein Kinderfilm, es liegt gerade zuerst mal ein Gürteltier auf der Straße und dann zoomt es ein bisschen weg und dann ist einfach so der Reifenabdruck. Genau. Und ich habe schon mal gedacht, oh, das, ja. Ja, Kinder. Da bin ich jetzt nicht in Meet the Robinsons oder weiss nicht was. Das ist schon so. Es sterben auch Figuren in dem Film, also Mausetod, und dann kommen die ja nicht wieder in so in der letzten Szene so und dann rumbrüllen, hallo, ich lebe noch, sondern Tod ist tot. Es ist auch ein recht düsterer Film und auch recht actionreich. Also Actionsequenz in der Mitte, die mit den Fledermäus. Die ist super. Also die ist sensationell. Also die ist cool. Die, also dann geht es wirklich ab. Das ist super. Ich habe jetzt persönlich, um es so mehr kritischer zu kommen, ein bisschen Mühe mit der ersten Hälfte. Dort ist für mich irgendwie so, ja, zuerst mal so orientieren, weil es kommen sehr viele Figuren vor. Sind sehr hässlich, viele sind aneinander sehr ähnlich. Da versuchst du so, ja gut, wer gehört jetzt wohin und so. Und irgendwie wird nicht klar, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Sobald sie ja dann aber auf die Reise gehen, dem Wasser nachfolgen, dann ist wirklich Zug in der Story und dann macht es auch wirklich Spass, auch mit Action-Szenen und so. Vorher ist es einfach ein recht zitieren. Aber ich finde jetzt den ganzen Anfang super. Also gerade dort, wo er so Theater spielt am Anfang und dann auch, wo er eben in die Stadt reinkommt und dort ist wirklich die Atmosphäre, wo er in den Saloon reinkommt und dann all die düsteren Gestalten da, die Spoons und wie sie alle heißen. Ja, das ist lässig. Aber atmosphärisch ist super. Aber irgendwie in der ersten Halbzeit, so, ja gut, es ist so gut und nett gemeint und so, es ist eine schöne Hommage an das ganze Western-Genre. Aber irgendwie Story sehe ich jetzt noch nicht da dahinter. Also ich weiß nicht, wohin ich das entwickeln soll. Und wirklich erst, wo dann die Mission klar ist, wir gehen ins Wasser suchen, dann ist also die zweite Halbzeit, boah, super gewesen. Also wir hätten auch über die ganze Länge können überzeugen. Und ja, ich bin eigentlich mal fast beim Maximum gesehen, aber ich bin auf 5 Sterne. Weil der Humor ist teilweise ein bisschen Standard und der Johnny Depp ist halt... Der Film ist eigentlich nicht wirklich lustig. Oder nicht lustig. Nein, das macht er ja gar nicht, aber wenn er will, dann ist es nicht besonders ja, lustig. Ja, ich rülpse dich jetzt an mit Feuer. Ja. So Sachen, ja. Clint Eastwood, die Figur, hat ja auch schnell aufgehört, gesprochen von Timothy Olyphant. Genau, ich habe ihn erkannt sofort. Schon. Ich habe zuerst noch ein bisschen überlegen, aber dann ist es mir in Sinn gekommen. Nein, ich habe ihn Abspann mit so warten. Ja. Ich habe gedacht, verdammt, ich kenne die Stimme. Ja. Dass dann noch mit dem Golfwägel dann nachher wegfahren. Nein, es ist super. Und jetzt hat noch so auch visuell ist es einfach Wahnsinn. Ich meine, dort, wo er über die Düne läuft und dann mit jedem Schritt so der Sand runterkommt und das Licht, und man muss vielleicht nochmal sagen, der Roger Deakins ist da wieder ähnlich, gleich wie bei How to Train Your Dragon, ist er da Kameraberater gesehen und das gesehen, also das doch optisch eben, wie gesagt, der beste Animationsfilm, den ich gesehen habe. Computeranimationsfilm. Mhm. Und einfach, ich finde es schade, er wird wahrscheinlich nicht so den Erfolg haben. Ja, wohl, zu Amerika hat er recht Batzli geholt, 38 Millionen hat am Start Wochenende eingespielt. Aber ich wollte den sehen bei den Oscars für den besten Animationsfilm, weil, wenn man jetzt schaut, Pixar hat Cars 2 im Programm das Jahr. Und, und Rango ist da wirklich mal etwas Neues. Und eben, es ist kein Kinderfilm und es ist nicht die ganze Zeit irgendwie, obwohl es Western Hommage ist, ist es nicht so die ganze Zeit, wir machen jetzt gerade das nach, was aktuell ist, noch schnell ein Witz und spielen noch schnell Axel F. auf dem Keyboard. Ich meine, das ist lustig, aber es ist ein ganz anderer Stil. Als zieht das Programm von Anfang bis Schluss durch. Der Film ist sehenswert, ich gebe 4 Sterne, eben wegen der ersten Halbzeit, wo irgendwie so recht ziellos 5. ist. Ja, wir wissen, dass du 5 gibst. Ich gebe 4. Die zweite Halbzeit rockt bis am Bach runter. Ja, wahrscheinlich dann mit einem zweiten Screening gehe ich vielleicht einen 5 auf, aber momentan... Was man vielleicht auch noch sagen muss, 4. Der Film läuft nicht in 3D. Genau, es ist der erste Trickfilm. Nein, der Illusionist ist auch 2D gewesen. Aber das ja, ist das ist 2D-Zeichnung. Ja, genau. Aber seit Computeranimation muss eigentlich alles 3D sein. Der sagt jetzt, nee, brauchen wir nicht. Western machen wir auch keine 3D. Ja. Das ist super. Konsequent durchgezogen. Also, Verbinski hat eine Vision gehabt und dann seine Drehbuchautoren und die haben das knallhart durchgezogen. Und ich finde es mutig von ILM und von Nickelodeon, dass sie nicht irgendwann eingegriffen sind und sagen, du, schau, weißt du, Gofer sollte auch noch unterhalten werden, sondern dass er wirklich hat einfach sein Programm können durchziehen. Also, für das Respekt, finde ich super. Der Liam Neeson. Kenne ich. Ja, der muss aber ein bisschen viel niesen. Aber Gesundheit. Wir haben über einen Trailer geredet damals, weißt du noch? Unknown. Dass er schlecht ist. Ja. Dann haben wir gesagt, nein, das ist ein Kabis. Aber ist das echt wirklich so? Ich weiß nicht, mal los, nicht gesehen. Unknown, das ist ein Thriller mit dem Liam Neeson, wie schon erwähnt, Diane Kruger und anderen Globis, Bruno Ganz und Frank Langella. Es geht um einen Arzt, der in Berlin eine Rede halten soll. Und dann hat er einen Unfall auf dem Weg zum Flughafen, weil er jetzt sein Gepäck vergessen hat. Stürzt er mit der Taxifahrerin, gespielt von Diane Kruger, in Fluss rein und nachdem er dann aus dem Koma erwacht, nach ein paar Tagen, scheint seine Frau, die dann zusammen angekommen ist, ihn nicht mehr zu kennen und plötzlich ist ein anderer Typ dort, wo sich als ihn ausgibt. Und er irgendwie, ja, völlig im falschen Film, was ist da los, wieso, ich bin ich und wer ist jetzt das und wieso kennt mich jetzt niemand mehr? Der Liam Neeson im Moment wird so ein bisschen in eine Ecke gedrängt, so ein bisschen der alternde Action. Das ist so ein kleiner Harrison Ford aus den 90ern, oder? Ja. Oh, was sag ich? Taken, A-Team und jetzt eben der Unknown, ja. Ja. Der Unknown ist jetzt der spannend. Ja. Ja, also ja. Überraschend. Ja. Also das ist jetzt eigentlich die erste Überraschung von diesem Kinojahr. Regisseur übrigens, den Namen weiss ich nicht, aber Regisseur von Orphan. Interessanter Horrorfilm da mit dem weißen Mädchen und da hat es also visuell noch drauf und jetzt das, ja, das ist wirklich so in dem kalten Berlin und das ist... Er lebt ein bisschen von der Identifikation von dem Typ, von dem Liam Neeson, weil er nicht genau weiss und so, ja, wer bin ich und bin ich jetzt wirklich der und so und die Auflösung so Filme hängen wir halt mit Auflösung zusammen, oder? Ob jetzt gut okay. oder schlecht ist. Die war okay gewesen. So, ja. Also ich bin jetzt nicht gedacht, so, oh, so dämlich. Sondern wirklich, oh, nein, klar, also super. Ja. Ja. Und ich habe Freude an Bruno Ganz und Frank Langella, dass sie aufeinandertreffen. Das ist beide. Super. Da habe ich Freude gehabt, dass die beiden... Und auch die Autoverfolgung in der Mitte mit dem Tram ist super gewesen. Schwachpunkt, man muss es sagen, wieder mal Frau Krüger. Wenn sie Deutsch schwätzt, ist sie Katastrophe. Und auch sonst mit ihrem bosnischen Akzent, was sie da machen, ich weiß nicht. Nein, ja. Auch als Taxifahrerin, das ist irgendwie. Nein, es passt nicht. Ich finde Krüger nicht überzeugend, wenn sie irgendwie eine englische Rolle hat, also wenn sie wirklich Englisch zum Englisch reden, gezwungen wird, Troy zum Beispiel, oder Wicker Park, ist in Ordnung. Mich hat schon in Glorious Bastards ein leichter Overacting, wo wahrscheinlich sicher auf Quentin Tarantino provoziert worden ist, habe ich völlig daneben gefunden. Ich nerv mich heute auch noch, wenn ich Bastards schaue, ab der Krüger. Und dann kommt der Film aus nur 5,5 Sterne über. Ja, und jetzt auch da bei dem Mann noch. Krüger. January Jones ist auch nicht so überzeugend gesehen. Also die Frauen sind ein bisschen schlecht. Der Liam Neeson, jedoch ist der Liam Neeson. Ja, ja. Wie gesagt, ist Bruno Ganz auch lustig in seiner Rolle. Und eben so ein bisschen das europäische Flair ist ja auch von den Babelsberg Studios noch co-produziert. Mhm. Doch, das ist spannend gewesen und das ist schwierig da ohne Spoiler. Ja, irgendetwas zu verraten. Etwas zu sagen. Ja. Also einfach Empfehlung, er ist gut, taugt etwas, spannend. Und von der Auflösung wird man nicht enttäuscht sein. Könnt ihr? Ja. No. Who the hell are you guys? We are the people who make sure things happen according to plan. My name's Richardson. Oh. You really think I couldn't see that coming? I can read your mind. Yeah, really. Pick a color. Blue. Pick a number, 17. Now, why are you still thinking about running? The Adjustment Bureau mit dem Matt Damon. Ja, die Männer mit den Hüten. Yeah. Also damals, also der Trailer, da habe ich ja gesagt, doch, ich freue mich wahnsinnig auf den. Und ich habe gesagt, ich mag mich erinnern, und ich habe gesagt, Dark City 2. Jo, und schlussendlich haben wir beide nicht recht gehabt. Genau. Also, er ist weder toll, noch hat er etwas mit Dark City am Hut. Abgesehen von der Hüt. Genau. Basierend auf einer Science-Fiction-Show-Story von Philip K. Dick, wir kennen ihn alle. Minority Report, Blade Runner, Total Recall. Paycheck, um noch ein schlechtes Beispiel zu nennen. Der Matt Damon spielt einen Senatorenkandidat. Richtig. Er trifft auf dem Häuschen auf die hübsche Emily Blunt. Und sie haben dort eine kurze Begegnung, romantische Anziehung ist sofort da. Mhm. Und dann müssen sie aber wieder, weil sie weiter müssen und so weiter. Genau. Aber sie treffen sich dann wieder mal auf dem Bus. So wie es gerade am nächsten Tag. Ja. Was für ein Zufall. Ja, und dann fangen sie ein bisschen an reden und so. Und sie täuscheln, also er kriegt ihre Nummer. Und nach dem Treffen kommt dann der seltsame Mann mit Hut und sagt, du hättest die nicht dürfen kennenlernen. Das, ist, das passt nicht im Plan. Genau. Ja. Schau mal, wir haben da gezeichnet. Ja, wir haben das aus dem Harry Potter, so ein Büchlein mit der Karte, was zeichnet. Und, genau. Ja. Nein! Ja. Nein! Hör mal an! Also, zum sagen, wir sind uns einig. Das heisst, ich und du weißt jetzt nur noch Kopfnicken. Was, ja. Also, das ist eigentlich eine Romanze mit Science Fiction. Es ist ein Schnulze! Es ist ein Schnulze! Nein, also. Da sind wir jetzt nicht einer Meinung. Doch. Also die Schnulzen-Elemente haben bei mir... Also die ganze Liebesgeschichte hat relativ funktioniert. Matt Damon und Emily Blunt, die haben zusammen gepasst. Das ist gut gewesen. Da bist du jetzt... Das hast du mit dem Kopf nicht gegeben, hast du gesagt? Nein, da tue ich schütteln. Weißt du, ich muss die zwei Sterne, die sind bei mir für die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Bei mir gibt es optisches Einiges, die Verfolgungsjagd zu New York, die gut gewesen. Jo. Also du hast denen das... Du hast nicht wollen, dass die zusammen sind? Ein Stück weit schon, aber irgendwie der Damon... macht irgendwie, er spielt irgendwie das Gleiche in letzter Zeit. Immer so ein bisschen der arme Mann, irgendwie ihm Sachen misslingen. Du bist ja wie hier Rafter und dann kommt das Frauenli und dann will er mit ihr zusammen sein. Nachher, er will aber oder darf er nicht zusammen sein. Das Politiker da mit seiner Rede am Anfang, mit den Schuhen, das ist doch super. Das ist super, ja, super. Und dann einfach das ganze Scheitern meiner Meinung nach einfach von dieser Emily Blunt, die kommt einfach viel zu wenig vor. Die kommt einmal am Anfang vor, dann mal in der Mitte und dann... Sie ist Balletttänzerin, wie Klischee ist. Ja. Die Szene, die so hin und her schneidet, wieder zwischen Balletttanz und einem anderen dramatischen Zeug. Du musst ja denken, überhaupt visuell, du hast gesagt, das ist positiv, ich habe diesen Film wahnsinnig langweilig inszeniert gefunden. Also auf völligem... Kein Stil. Ich meine, da ist coole Architektur zwischendurch. Das habe ich mit optisch gemeint. Das habe ich mit optisch gemeint. Architektur, ja gut, schöne Locations. Aber gefilmt ist er absolut langweilig. 0815. Also meine, du hast keine grosse Kamerafahrt, du hast nichts. Und auch da von Bourne ist das, glaube ich, gesehen, wo da das erste Mal die Kamera führen genommen hat. Okay. Von Bourne Ultimatum. Der Herr Nolfi. Aha. Genug von der Wackelkamera. Und der Score war auch furchtbar gewesen. Nein. Ich wollte den Film gar nicht an der Liebesbeziehung Damon Blunt aufhängen, sondern einfach sonst an dem Science-Fiction-Plot. Am Science-Fiction-Plot. Und jetzt müssen wir dann langsam spoilern wahrscheinlich. Ja. Also der Film ist nicht gut. Nein. Auch er probiert vieles und erreicht nichts. Genau, er will irgendwie zu viel sein. Und er will eine Romantik-Story erzählen, dann ein bisschen Science-Fiction-Elements, Thriller, Drama. Macht vieles, macht aber fast nichts richtig. Genau. Ja. 2 Sterne von mir. Tito. Und jetzt Spoiler. Why do you people care who I love? It's not about her. It's about you. Why do you refuse to accept what should be completely obvious by now? You've seen what we can do. You can't doubt we are who we say we are. It's not about who you are, it's about who I am. Can't outrun your fate, David. I just disagree with you about what my fate is. I know what I feel for her, and it's not going to change. All I have are the choices that I make. And I choose her. Also, die Männer mit ihrem Plan. He. Jo, das sind, ja. Das sind Engel. Das sind Engel, genau. Also sie sagen, ja, wir werden verschieden genannt. Ja, und der Chef oben und der Terence Stamp kommt dann auch noch als... Ey, das ist einfach... Das kann ich an das Yes Man müssen denken, wo der gekommen ist. Weißt du noch, dort, wo noch der Sektenführer dort ist. Das war eine ähnliche Rolle. Und nein, mir ist es einerseits zu abstrus gesehen und andererseits zu wenig. Also verstehst du, was ich meine? Es wird so real irgendwie eben... Es wird nicht gross, eben wie Dark City, weißt du, so richtig auf Science-Fiction rausgegangen. Und dann ist es einfach komisch. Ich meine, wer profitiert von diesem Plan und was soll das? Und du längst die ganze Zeit noch im Kopf und kannst nur mit dem Hut durch die geheime Tür. Das war der Geilste. Völlig. Und dann Matt Damon am Schluss, wo er noch den Hut anlegt, habe ich gedacht, das ist einfach nur noch lustig. Ja, das ist peinlich. Also wirklich kreativ ist er nicht. Also, er hat so ein bisschen Anflüge von Kreativität, aber wenn du einen Hut musst anlegen musst, um zwischen den verschiedenen Orten in New York zum Herspringen, wird es dann einfach mir zu dumm. Aber er könnte interessante Fragen aufwerfen mit Schicksal und Vorbestimmung und das ist halt auch, jo. Ja, wieder recht oberflächlich behandelt. Auch noch ein bisschen Religion drin wahrscheinlich und Glauben und Schicksal. Aber dann auch das und dann, aber der Film ist ja gar nicht spannend. Nein, und dann bringen sie das jetzt, die heiraten sie den anderen, obwohl sie vorher gesagt haben, den finden sie blöd. Dann plötzlich heiraten sie den auch noch. Ja, dann hast du ja nicht gewusst, was das für ein Typ ist. Der ist ja plötzlich da gewesen. Ja. Oh, heiraten den. So. Nein, für mich, ich konnte ja nicht sagen, dass ich irgendwie... Ich bin so gefreut. Ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt da den Thriller vom Jahr überkomme. Aber dass es dann so spannungsarm ist, habe ich jetzt auch wieder nicht gedacht. Und eben, Chemie, Blunt, Damon ist okay gewesen, aber ja, Blunt ist mir jetzt wenig vorgekommen. Ich mag Blunt. Und man sagen, ich freue mich auf Romeo und Juliet. Hallo! da haben wir das Beispiel, wieso der Rango so toll ist. Wieso? Ist Shakespeare einfach mit Gartenzwergen? Ist doch super. Ja. Das ist wie Western mit Eidechsen. Nein. Oder Autos, die in einem Stadion hocken und anderen Autos beim Umfahren zuschauen. Das ist so. Oder Männer mit Hüten, die durch irgendwelche Türen gehen. Geil. Yeah. Hollywood ist super. Ja. Yeah. Apropos Hollywood, was schneit die nächste Zeit so rein? Voraussichtlich wunderschön wird. Beautiful. Beautiful, genau, gibt es das neueste Werk vom Babbo. Das neueste Feel-Good-Movie, gell? Ja. Dann, es laufen viele Sachen an diese Woche. Hosenlupf läuft, Dokumentation über Schwingen. Der Biber haben wir jetzt schon vorweg. Der Biber haben wir jetzt schon weggenommen. Dann ist Conviction mit Hilary Swank und Sam Rockwell, startet auch. Dann haben wir die Other Bank, ein georgisches Flüchtlingsdrama. Mer hey, Nostalgie der Lus, eine Dokumentation über die Atacama-Wüste. Die Wüste dort, die ganz Wüste. Und die schöne. In Chile, genau. In Chile unten. Ja, und dann ist noch I Am Number 4. Das genau. ist Science Fiction vom DJ Caruso. Mit wahnsinnigen Vorschusslorbeeren. Oder eben nicht. Ja. Ja. Ja, gut. Also. In dem Fall, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Dann wirklich nächstes Mal. Ja.